eine Abrechnung mit euch, mit der so erfreuten Seele, großer und wichtig tue. Wie ich mich doch dafür schäme, wenn ihr dann endlich wieder klare Bilder seht. Bin ich der, der mit euch gemeinsam steht? Wenn ihr dann endlich wieder klar.